Die Abgeordneten teilnehmen an der vierten Tagung der Obersten Volksversammlung der DEVJK in ihrer 13. Legislaturperiode, besichtigten jüngst die revolutionäre Gedenkstätte Pyeongchon. An Mosaikwandgemälden mit den Bildern von den großen Staatsführern Kim Il-sung und Kim Jong-il und der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk legten sie Blumensträuße nieder und verbeugten sich